Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Läuft. Ja, willkommen zur heutigen Teamsitzung der AGUA NRW hier im Pirat NRW Mumble. Wir sind mit 3 Leuten anwesend und die Tagesordnung hat Isan freundlicherweise schon in der Matrix gepostet. Liegt euch allen vor und deswegen beginnen wir auch mal direkt und die Frage, ob jemand was dagegen hat, diese Tagesordnung zu genehmigen. Da gibt es keine Einwände, somit ist die Tagesordnung genehmigt und wir gehen direkt vor dem Protokoll. Das ist nämlich das letzte Protokoll vom 20.01. Hat jemand was dagegen, das zu genehmigen? Ich war nicht da, ich enthalte mich. Gut, mit einer Enthaltung ist das Ganze dann genehmigt und wir kommen zur Genehmigung. Oh, das war das vorletzte Protokoll. Sehe ich auch gerade, da war ich da. Ich war nicht da am 3. Februar, da enthalte ich mich. Gut, also das vorletzte Protokoll vom 20. Januar wird mit einer Enthaltung genehmigt und das Protokoll vom 3. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also das vorletzte Protokoll ist genehmigt und gegen das letzte Protokoll hat aber ja auch niemand was, damit sind beide Protokolle genehmigt. So, dann kommen wir zu den Mitgliedern zu oder Abgängen. Da haben wir nichts meines Wissens nach und es springt auch gerade keiner auf. Deswegen können wir den Punkt abhaken und kommen zu den Teamberichten. Angefangen mit den erledigten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen. Da hatten wir einen Blogbeitrag vom 10. Februar. Das waren Informationen zu unserem Landesparteitag in Bielefeld. Gibt es dazu Anmerkungen? Nein, dann kommen wir zu den geplanten Beiträgen, da haben wir aktuell nichts und wenn da irgendwas ist, gerne jetzt. Auch nicht, dann gehen wir mal weiter, nämlich aus der vergangenen Sitzung ist noch angemerkt, eventuell ein Blogbeitrag zum Bündnis Versammlungsfreiheitsgesetz und möchte dazu jemand was sagen? Also ich hatte das eingetragen, weil Vaku und ich da in einer unserer Sitzungen drüber gesprochen haben, weil es da ja neue Entwicklungen gegeben hat, die aber jetzt natürlich auch schon wieder etwas älter sind. Und ich weiß jetzt leider wirklich nicht mehr, worum es da genau ging. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat Klage eingereicht gegen das, Versammlungsgesetz und hatten um Spenden gebeten, deswegen wollte ich da nochmal irgendwie so einen kleinen Blogbeitrag schreiben, um darauf hinzuweisen. Dann lasse ich das jetzt nochmal so da drin stehen, ja? Ja. Okay. Gut, dann hätten wir das auch halbwegs geklärt und kommen weiter im Protokoll zum Request Tracker. Und da haben wir ein paar Dinge eingetragen und Isan, möchtest du das kurz erklären? Ja, also das erste ist ein Ticket von der Anne, unsere 1V, die anfragt, da ja die das Bundesverfassungsgericht jetzt ein Urteil zu einer Software rausgegeben hat, die die Polizei in Hessen und Hamburg verwendet und die auch hier in NRW verwendet wird, fragt sie an, ob wir da auch eine PM rausgeben wollen. Und ich hatte das ja schon im Telegram erwähnt und den Daniel speziell adressiert, weil ich denke, der kann das am ehesten abchecken. Sonst ist mir niemand eingefallen. Habt ihr eine Idee? Ich hab's spontan nicht. Ich lese mir das jetzt gerade eben durch. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was die da benutzen. Also Daniel hat im Telegram geschrieben, er müsste sich da auch erstmal reinlesen. Demzufolge haben wir momentan niemanden, wo man nachfragen können. Ich meine, klar, mir fällt Frank Herrmann ein, Software und Datenschutz, aber bis wir da eine Antwort kriegen, können wir es auch lassen. Ich würde mir da mal die beiden Links angucken, wer mir sonst noch einfallen würde. Es kommt aber, das steht irgendwie jetzt nicht so wirklich, in welche Richtung das geht. Ja, ist verfassungswidrig, ja, warum? Gegebenenfalls, weiß ich nicht, wäre Alessa da noch ein Ansprechpartner? Ja, stimmt. Das stimmt. Gut, die kontaktiere ich am besten, weil es ist, ja, ich krieg zumindest von ihr ab und zu Antwort. Ja, ich würde da aber vielleicht noch warten, Isan, weil ich weiß nicht, ob das jetzt da was mit Datenschutz zu tun hat oder so. Ich würde vielleicht auch noch mal in diese Signal-Gruppe von dem Versammlungsgesetz fragen. Es geht zwar hier ja wahrscheinlich um das Polizeigesetz. Ja, es geht wohl um eine bestimmte Software, die die Polizei für Datenauswertung verwendet, und die ist verboten. So viel habe ich mitgekriegt, aber danach ist bei mir dann Tilt, weil es ist alles IT-Zeugs. Ja, also das ist von gestern, und wie gesagt, ich würde mir das erstmal selber durchlesen wollen, bevor ich irgendjemandem sage, lest du dir das mal durch. Wir wissen auch nicht, um was es geht. Okay, machst du das? Schaffst du das? Ja. Dankeschön. Gut, damit hätten wir den ersten Punkt da schon mal delegiert, und wenn es dazu jetzt nichts weiter gibt, würden wir dann zu deiner zweiten Anmerkung kommen, Isan. Möchtest du die kurz vorlesen, oder soll ich? Ja, das ist auch ein Ticket aus dem Request-Hacker, eine PM der ASTA, also der Studierendenvereinigung. Bezahlbare ÖPNV für alle, und mir ist eingefallen, dass Sven da ja auch schon mal ein privaten Blog zugeschrieben hat. Und ich hatte mir gedacht, wir könnten ihn ja fragen, ob er für unsere Seite dazu nochmal was schreibt oder vielleicht von dem Artikel etwas übernimmt. Also über, dass wir das übernehmen. Also ich glaube, wenn wir den Sven fragen, der macht das sofort. Denke ich auch. Das wäre eigentlich mal ganz schön, wenn wir wieder ein bisschen mehr auf der Seite hätten. Isan, Vako, deine Meinung? Ja. Wer fragt? Ich frage. Mach ich. Sie hat schon ja gesagt, also passt schon. Gut, damit hätten wir. Ich muss ja den Sven sowieso noch fragen, weil Alessa da eben in einem anderen Ticket noch etwas erwähnt hat, wo ich überhaupt erstmal fragen muss, wer da im Bund zuständig ist. Ja, also wie gesagt, das ist ja an den Bund gegangen. Da müssen wir uns jetzt eigentlich nicht drum kümmern, das noch weiterzutragen, ne? Okay, ich bin ein bisschen zögerlich bei dem, wenn es heißt, es ist an den Bund gegangen. Naja, an den UFO. Also ich hoffe doch, dass die da ihr Verteilungssystem so haben, dass es dann auch bei den richtigen Leuten ankommt. Naja, ich meine, es ist auch bei uns so, dass wir die Tickets gerne auch dann an die entsprechenden Leute verteilen, aber das heißt noch lange nichts. War das jetzt zu heftig? Na, wobei, also ihr schiebt mir manchmal auch Tickets zu, und wenn ihr mir nicht sagt, dass ich ein Ticket zugeschoben bekommen habe, dann merke ich das erst 2 Wochen später. Also ich habe jetzt keinen der hier Anwesenden gemeint. Nee, ich wollte es nur mal gesagt haben. Aber die kriegen das hin, und wenn man Sven dann vielleicht nochmal so, wenn man den eh jetzt anfragt, nochmal so nebenbei, so hey, hattest du es mitbekommen? Ich glaube, das passt dann. Ich denke, so hatte ich mir das auch gedacht, ja. Cool. Damit hätten wir den Punkt abgehakt. Wir haben aber noch einen Punkt von dir, Isan. Ja, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das Ticket hatte ich auch gesehen. Das ist ja so ein im Grunde ein Getränkeanbieter, aber eben sehr alternativ und grün und was weiß ich was. Ich wollte da eigentlich immer mal den Balli drauf ansprechen. Das hat ja jetzt mit ÖA nichts zu tun, ob das vielleicht für Landesparteitage oder sonstige Veranstaltungen interessant sein könnte. Ich befürchte einfach, die sind zu teuer. Weil wir müssen ja die Sachen auch irgendwie wieder ohne Kosten weiterverkaufen. Aber ich würde das Ticket da einfach mal drinstehen lassen und dann mal den Wally anhauen. Das wird sich. Dann trage ich das so ein. Ja, oder du nimmst es ganz raus, weil wie gesagt, mit ÖA hat es eigentlich wirklich gar nichts zu tun. Das geht sogar noch schneller. Gut, dann haben wir den ja schnell abgehakt. Cool. Wir würden weiterkommen zu den Berichten aus Social Media und ich würde für Twitter an Isan übergeben. Ich muss mal gucken, ob die da ist. Isan, kommst du mal? Okay. Twitter ist momentan eine einzige Katastrophe, um das gleich mal vorweg zu sagen. Die ändern wirklich alle Tage lang ihre Analytics, ihre Angaben für die Analytics, ihre Einteilungen. Es ist abenteuerlich. Also momentan sehen die Übersichten so aus, man kann pro Monat nachschauen. Der laufende Monat, da erscheinen noch keine voll zugänglichen Zahlen, sondern nur die, die ich im Pad eingetragen habe, nämlich wie viel Impressionen und wie viel Follower. Das ist dann alles. Und für die letzten, also 7 Tage ist die Übersicht etwas einfacher, da ist noch alles so wie gekannt. Und da sieht's auch nicht so gut aus, weil wir haben nicht viel Inhalt, wir haben nicht viel Content. Wir retweeten zwar, aber das erzeugt natürlich nicht so viel Traffic, als wenn wir selber was posten. Die traurigen Zahlen momentan will ich jetzt nicht vorlesen, sie sehen jetzt nicht so toll aus. Der beste Tweet derzeit, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, eine Reply zu Kita brennt, einen Hashtag, der eigentlich recht gut rund gegangen ist. 359 Impressionen, das kannst du also quasi in den Papierkorb schmeißen. Aber ich glaube, auch da liegt's am Twitter-Algorithmus, weil allgemein die Tweets irgendwie nicht mehr durchkommen. Also selbst Dinge, die sonst Selbstläufer waren, das funktioniert nicht mehr. Deswegen ist das alles ein bisschen blöd. Das war auch eine der Anmerkungen, die ich unten drunter geschrieben habe. Die zweite Anmerkung, die ich geschrieben habe, der Rückgang, das ist für mich mittlerweile sehr, sehr schwierig, denn auf Twitter bin ich alleine und es ist unheimlich schwierig, wenn man keinerlei Info, keinen Input kriegt. Wenn niemand mal sagt, hey, ich habe da gerade das gelesen, da könnten wir doch das und das und das zu argumentieren. Das könnte ich für den Funktionsaccount übernehmen. Ich kann auch gerne die Texte dann ein bisschen straffen, verkürzen, kein Problem, aber ich brauche Input. Ich kann nicht jeden Tag alleine fröhlich und spritzig und weise und vernünftig und klarsichtig sein. Das kann ich einfach nicht, schon weil ich nicht so viele Fachwissen habe. Wenn ich in den AGs nachfrage, kriege ich meistens sehr schnell Antwort, speziell die AG Gesundheit und Pflege. Aber so funktioniert es nicht und das ist natürlich mit ein Grund, weshalb es immer magerer wird. Weil von den KVs nichts mehr kommt, da ist tote Hose. Und von den Amtsträgerinnen leider auch nicht mehr sehr viel. Sorry, but for that, what I had to say it. Pussy. Ja, erstmal danke für den Bericht und für dein Statement da unten. Also ich kann direkt sagen, mach dir mal keinen Stress. Also ich glaube, dass das ist absolut nicht deine Schuld und du wirst gleich an den Zahlen der anderen Plattformen sehen, das ist auch nicht nur bei Twitter so. Und mach dir wirklich mal keinen Stress da. Okay. Ja, sehe ich genauso. Es ist aber, wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Wir können uns ja keine Beine ausreißen. Ja, also vielleicht mache ich dann der Form habe jetzt einfach mal kurz zu Facebook und Instagram. Ihr seht die Zahlen wahrscheinlich im Pad. Also da ist überall ein Minus, ein dickes Minus, eben weil der Inhalt fehlt. Also das mit dem Landesparteitag ging raus und da hört es dann irgendwie auch schon wieder auf. Also ab und zu mal was vom Bund teilen macht den Braten da dann auch nicht mehr fett. Und es fehlt einfach an Inhalt. Und gerade jetzt nochmal Facebook und Instagram, wo ja auch viel mit Bildern gearbeitet wird. Also da muss ich was sagen, ist Twitter noch, ich sag mal, im Vorteil, weil man da einfach mal irgendeinen kurzen Text, also da kann man einfach mal irgendwas mit Text retweeten und hat mehr oder weniger einen eigenen Beitrag. Und bei Facebook und Instagram, da kannst du jetzt nicht einfach irgendeinen Beitrag machen. Da brauchst du immer ein Foto, irgendwas noch dahinter. Von daher sind die Zahlen da auch echt aktuell im Keller. Ja. Gibt es denn allgemein zu Social Media Fragen? Außer, dass da unsere Mastodon-Instanz unten gelistet ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, wir kommen zur Webseite NRW. Und da haben wir aus der vergangenen Sitzung einen Übertrag, nämlich eine Schulung von, das soll wahrscheinlich Elementor heißen, durch mich und eventuell Mika zum Zeitpunkt irgendeiner AGÖA-Sitzung. Was gibt's da Neues? Gibt's da irgendwas? Nix, ich habe noch nicht gefragt. Also ich gebe mal ein paar Inside-Infos. Ich bin mit Mika aktuell privat an irgendwas dran, wo wir sehr, sehr viel mit Webseiten und Elementor arbeiten. Also der ist durchaus bereit dazu. Ja, wenn du eh mit ihm dran bist, dann frag du ihn doch mal. Ja, wir bauen da privat so ein Ding auf und das ist eben exakt das, was ihr euch wünscht zur Anschulung. Ja, also würde mich freuen, wenn du das in die Hand nimmst und ihn mal fragst. Vielleicht, ich hatte ja gesagt, nach der ÖA-Sitzung, das ist ja aber Quatsch, das ist zu spät, da hat er ja immer Probleme. Vielleicht mal vor einer ÖA-Sitzung freitags um 6 oder um 7. Ja, ich kann ihn mal bei Zeiten fragen. Dankeschön. Gut. Willkommen zum Krähennest. Da steht nichts und ich glaube, da ist auch aktuell nicht so viel geplant. Gut, das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu den Veranstaltungen und Terminen. Da haben wir unseren Landesparteitag in Bielefeld am 22. und 23. April, wozu wir auch schon einen Blogbeitrag rausgebracht hatten. Gibt es dazu noch weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zum Organisatorischen. Auch da haben wir wieder einen Übertrag aus den letzten Sitzungen. Unsere Frenica-Instanz. Und die Frage, ob wir eventuell umziehen wollen. Gibt es da schon neue Infos? Ja, also der Stand war ja, dass wir alle der Meinung sind, ja, also das mit Frendika ist so blöd, eben auch wegen der Bildbeschreibung, das ist einfach ein No-Go. Und deswegen hatten wir ja gesagt, umziehen. Aber meine Frage ist, Üko hatte uns ja zwei Vorschläge gemacht. Aber ich bin ehrlich gesagt hilflos beim Einordnen, welche Optionen da jetzt am besten sind und welche Anforderungen wir überhaupt erfüllen. Und ich bin da hoffnungslos überfordert. Oh, Eichwald, kannst du da bitte mal gucken? Du hast doch mehr Verständnis von diesen ganzen Erfordernissen. Teils, ja, aber ich kann da auf jeden Fall mal sonst gucken. Nicht direkt, aber demnächst irgendwann, ja. Ja, es kommt jetzt auf ein paar Tage oder so nicht drauf an, wenn es nicht gerade Monate dauert. Ich kann auch gerne hier nochmal die Links von Ükük reinsetzen. Die hatten wir in den letzten Protokollen ab und zu mit drin, weil als Alternative, bis wir uns halt entschieden haben, ja gut, dann ziehen wir jetzt um. Dann ging es ja jetzt nur noch darum, wer macht und gleicht das ab. Und wie gesagt, ich blick da nicht durch. Also es ist nicht so, dass ich das nicht verstehe, aber an einem Punkt komme ich immer, wo ich dann sage, ich weiß es nicht. Alles gut, auch da macht er keinen Stress. Ich tue mich der Sache mal an. Dankeschön. Nur nicht direkt. Auch gut. Gibt's denn sonst noch Fragen dazu oder Anmerkungen? Oder irgendwas zu organisatorischem? Nein, wir kommen zum Sonstigen. Da steht aktuell nichts. Gibt es da Punkte von eurer Seite? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da haben wir dann die Werkzeuge, wo immer noch die Bundestagswahl und Sonstiges steht. Ist ein Punkt, können wir abhaken. Der nächste Termin wäre der 3. März, also in 2 Wochen, wie immer um 21 Uhr hier im NRW-Mumble. Und wenn es keine Anmerkungen mehr gibt und ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, beenden wir die Sitzung heute um 21.28 Uhr. Vielen Dank. Danke dir.